Mutter gab's all Wissen, wie einen Riesenbewusst, gebraten wie Schnitzel. Danke fürs Rasenmähen, ihr habt richtig schön vernichtet, Ficker so sinnlos. In dem Zimmer voll Hornissen, im schwarzen Samt auf Kino sitzen, wird der Stift spitzen und es nützt nix. Die Tiere krabbeln in den Mund der Bitte, man hat das Siegel zerrissen. Es fällt wie Fieber, Traummusik und Blicke auf Beavis Town zurück. Merkt, wie der Springerstiefel sitzt, macht sich vor der James Pyramide auch die Kilos aufs Gewicht. Zur Fiebertraummusik erzählt uns Geschichte, als er kam zurück zu seiner Lieblingsmusik. In die Traumzeit der Seifenblase kam aus einer Allee aus Kastanien mit ner Klinge aus Meteorit und ner Chaos Theory. Da gab's ne Nazi-Garage, sein Traum gefällt ihm gar nicht. Wie viele Neonazis und viele Alkis zu viel, melodramatisch. Ne Kiffer-Garage waren ebenfalls da und ne dritte Garage, über die man nicht palavern sollte. Alle haben eins gemeinsam, sie haben kein Fahrrad, sie haben ne Ersatzzeltplantage. Schlachten aus und labern, schrauben zusammen, feilen und fahren mit Moped oder basteln. Anlagen bam bam bam, haben keine Rolex, aber Probehandgranate. Manchmal war auch Garage Proberaum für Hofnarre oder No-Name-Subkultur. Desolant wie Olefant, so rothaarig wie ein Moped-Tank. Mein ganzer Lebensstil wird mich noch in die Hölle ziehen. Zwille kaufen, Böller schießen, es ist FIFA-Traummusik. Ich schick dir die bis auf den Strich und mir liegt ein Stroll in Relief. Industriebetriebartig werden Industriebrachen zu bibisischem Ausmaße in verschiedensten Rivalen zu Themen, wer drin haust oder ausartet. Ich übertrage, ich übernachte unter überdachten Künstlergaragen. Wenn sie müde sprachen, sagt er zu ihnen Grüße, Standard und verziert. Verzieht sich langsam wie Dübel oder Pflanz. Ja, man sollte mal drüber nachdenken, ne? Sich die Frage stellen, ob's richtig ist, nur weil's alle machen. Das ist so ein Ding, Junge. Die mir alle wieder auf den Sack gehen zur Zeit gerade. Sie wollen Mücke machen, nach Hause, nach drüben. Im Schlafsack hüpfen wie Mückenlaffen. Unterwasserschneide, oh nein, Unterwassersleine. Nein, Unterwassersumkleide. Eine verkleinerte Augenweite. So alt wie manches Bier bei Leibels. Meine Garagenjunge und den Kunden die Lungen für Umme. Schrumpfen, Schlauchpumpen, aufklettern, rauf, huldigen dem Brauch der Garagenkleinstkultur. Seit ich schon Obacht kam und es in Obacht nahm, gab es Protagonisten auf Sofas, die Spitze. Für sie hab ich nen Zimmer voll Hornissen. Nenn es Garage Inc. von Metallica Astronomy. Alle wissen, wie es ist, sich betrunken, Stiefel auszuziehen. Wir ziehen blutrote Fäden über Strieges Tellerwiesen. Quellenverweis auf älteren Scheiß. Manche Liedpassagen, wie es beim Rappen pasche, kamen wie zu erwarten. An Spielplatz, Kletterkuppe zum Standard, guck dich mal um. Alle meckern, keinem ist es recht. Ja, alle haben irgendwelchen Scheißstress mit mir gerade, Mann. Und wenn sie sich nicht über Politik aufreden, ne, dann das Leben anderer Menschen, ne, da hält man mir was vor und hat echt vor, mich zu verändern, obwohl mir mein Leben gefällt, mal angenommen, ich würde ihnen das geben, mich ändern für diese Leute, dann würden die sich kurz freuen oder keinen Plan, ob die sowas überhaupt können. Danach würden sie anfangen, das Nächste zu suchen, worüber sie sich aufregen können. Das ist ihr System, da kommen die nicht raus, scheiße, nein, scheiß drauf. Die finden die Nadel im Heuhaufen nicht und holen sich als Konsequenz noch mehr Heu. Was ist das für eine Logik, Alter? Die finden die Nadel im Heuhaufen nicht und holen sich noch mehr Heu als Konsequenz. Anstatt über andere Leute zu meckern und sich über alles aufzuregen, sollten die sich mal die Frage stellen, ob es richtig ist, was sie tun, nur weil es alle tun. Ihr Idioten, eure Steuern, eure Zeit, euer Leben. Damit sich dieses Bilderberg treffen, da einen Zaun bauen kann in Dresden. ATC, irgendwelchen Scheiß, ne, 80.000 Euro im Barockstil. Ja. Sehr gut, oder? Das ist lohnenswert. Dafür geh ich doch arbeiten, Mann. Ja. Damit sich die heiße Seite, die schützen kann. Ohne Kohle. Vor mir. Vor uns. Ihr habt's raus, ja. Ja, und das soll ich tun, ja. Müsst ihr arbeiten gehen, Scheiße machen.